Angelika hat dunkle Haut. Die ist wie ewiger Sommer. Bin ich nicht ein bisschen dick, lächelt sie. Keinem wird ihr Anblick zu viel. Sie hat ein paar Pfund weggehungert, aber ihren Brüsten hat das nicht geschadet. Das Gartenfest hat sie auf dem Schoß von Herrn Riediger verbracht. Seitdem leidet er. Seit sie 16 ist, verging kein Tag, an dem nicht jemand sie heiraten wollte. Mit 18 hatte sie die Nase voll und heiratete. Immer noch wird sie mit flehenden Augen angesehen, aber wo sie nun mal geheiratet hat, da ist sie ihrem Mann noch treu. Sie gebiert ihm zwei wunderschöne, kluge Töchter. Es ist eine Schweinerei, wie ungleich die Natur ihre Gaben verteilt. Immerhin, ihr Mann ist keine Schönheit und singen kann er auch nur in der Badewanne. Ja, er ist ein bisschen schlaff, aber seine Aktentasche hält er eisern fest. Ja, er trägt eine Brille, aber er ist kein Trottel. Er ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und die Kinder staunen, wenn er spricht. Einmal im Monat, da trägt er das Geld nach Hause, dann träumt er wild West. Es hat noch nicht für ein Auto gelangt, darum wollen sie auch gar kein Auto. Aber ein Haus haben sie sich gekauft und seitdem ist das Unglück über sie gekommen. Ihr Mann, der steht am Zaun des Hauses und brennt die Farbe ab drei Wochenenden. Er steht am Zaun des Hauses und klopft den Rost ab zwei Wochenenden. Er steht am Zaun des Hauses und pustet den Staub fort ein Wochenende. Er steht am Zaun des Hauses und streicht vor drei Wochenenden. Er steht am Zaun des Hauses und streicht drei Wochenenden. Er steht am Zaun des Hauses und ist unzufrieden ein Wochenende. Er steht am Zaun des Hauses und lackiert drei Wochenenden. Er steht am Zaun des Hauses und ist zufrieden eine Stunde. Es ist Winter. Ihr Mann steht am Zaun des Hauses und packt ihn in Watte ein. Sie hat ihren Mann an einen Zaun verloren. Jedes Weib hätte sie sofort in die Flucht geschlagen. Doch was soll man tun? Wenn ein Zaun kommt, ich kenne eine Frau, die hat ihren Mann an eine Briefmarke verloren. Ich kenne eine, die hat ihren Mann an Union verloren. Eine andere, die hat ihren Mann an einen Mazda verloren. Ich kenne eine Frau, die hat ihren Mann an einen Neubaubalkon verloren. Ich kenne eine, die hat ihren Mann an einen Trainingsanzug verloren. Eine, die hat ihren Mann an eine Bohrmaschine verloren. An seinen Chef verloren, an eine Picobahn, an die Frisiercreme, an die Gastritis, an den Rundstrickanzug, an eine Krawattensammlung, an die Eckkneipe, an ein Luftgewehr, an ein...